lang, mein Kind, schau ich dich an, denn du bist jung und du bist schön. Du tanzt immer mit nem anderen Mann und scheinst mein Werben nicht zu sehen. Manchmal aber sitzt du ganz allein und schaust dich um und seufzt ganz tief. Und da werd ich mutig und da schick voll blutig heimlich durch den Taschen einen Brief. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Manchmal kommt das Glück bei Tango-Schritten, süße kleine Frau. Alles, was verliebte Herzen fragen, kann man sich so schön beim Tango sagen. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Aus war bald das Fest mit seinem Glanz und das Orchester machte Schluss. Und es war noch nichts mit einem Tanz, geschweige denn mit einem Kuss. Du nahmst deinen Pelz und gingst zur Tür und ich begrub die Hoffnung schon. Doch auf dem Nachhausweg sagte ich als Ausweg, Schatz, ich hab zu Haus ein Grammophon. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Manchmal kommt das Glück bei Tango-Schritten, süße kleine Frau. Alles, was liebe Herzen fragen, kann man sich so schön beim Tango sagen. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Alles, was verliebte Herzen fragen, kann man sich so schön beim Tango sagen. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau.